Die Bildung des rationalen Denkens. Bildung ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für moralischen Fortschritt. Deutsche mit niedriger Bildung sind eher menschenfeindlich und lehnen beispielsweise Muslime zu 24% oder Langzeitarbeitslose zu 55% ab. Bei Deutschen mit einem hohen Bildungsstand liegt dieser Anteil bei 8 und bei 35%. Auch die Anfälligkeit für populistische Parteien befindet sich bei Deutschen mit niedriger und mittlerer Bildung über dem Durchschnitt, bei Hochgebildeten darunter. Da der Bildungsstand nicht unmittelbar von den emotionalen Dispositionen abhängt, ist es naheliegend, dass man mit der Erziehung ein progressives Emotionsprofil erworben oder als Nebeneffekt emotionale Selbstkontrolle erlernt hat. Noch wahrscheinlicher ist, dass man eingesehen hat, dass Fairness und Mitgefühl vernünftig und allgemein geboten sind, weil man sie auch von anderen für sich selbst erwartet. Michelle J. Gelfands Untersuchung zu den strengen und den lässigen Ländern hat gezeigt, dass religiöser Kollektivismus Kulturen nicht nur am moralischen, sondern auch am ökonomischen und gesellschaftlichen Fortschritt hindert. Im weltweiten Vergleich schneiden zum Beispiel mehrheitlich muslimische Länder in fast allen Indizes schlecht ab. Bei Gesundheit, Bildung, Lebenszufriedenheit, Meinungsfreiheit und Demokratie. Doch auch hier deutet sich ein Wandel an, wie eine Untersuchung von über 100.000 Muslimen aus 83 Ländern, von Australien bis Saudi-Arabien zeigt, von denen sich über 90% mit dem Höchstwert sehr religiös beschreiben. Je höher der Bildungsstand und je verbreiteter die Berufstätigkeit der muslimischen Frauen in den untersuchten Regionen ist, desto mehr treten patriarchale Werte auch bei den Männern in den Hintergrund und damit Gleichberechtigung in den Vordergrund. Auch für den Islam gilt, die Zukunft ist weiblich und damit fürsorglicher, fairer und freier.